Der amerikanische Militärzug Berliner II fuhr um 8 Uhr morgens in den Münchner Hauptbahnhof ein. Barlock hatte mich für 8 Wochen freigegeben, damit ich neben Victor de Cova eine der vielen Rollen inzwischen gestern und morgen spielen konnte. Am Nachmittag fingen die Aufnahmen an, wir drehten in den Ruinen des Regina Hotels. Ein Amerikaner kletterte über die Schutthaufen, kam auf uns zu. »Ich bin Percy Knaut, wir haben uns bei Victor de Cova kennengelernt, Life Magazine. Ich will eine Story über sie machen, deutsches Mädchen baut Karriere in den Ruinen von Berlin oder so ähnlich.« Er grinste, kramte im Tabakbeutel, stopfte eine Pfeife. »Sie sind in der nächsten Einstellung«, rief der Aufnahmeleiter. Ich spielte ein Flüchtlingskind, das sich und seinen 10 Jahre jüngeren Bruder durch Schwarzmarkthandel am Leben erhält. Der sanfte Regisseur beugte bekümmert sein Haupt, flüsterte, »Seien Sie unbelasteter, jünger, lustiger.« Erich Pommer kam, besuchte uns in den besenkammergroßen Garderoben, die wir während der Drehzeit bewohnten, beschränkte sich nach Ansicht der Filmmuster auf beiläufig hingeworfene Kritik, sagte vor der Abfahrt, »Die Engländer haben endlich eine Filmlizenz erteilt. Helmut Keutner hat das Buch geschrieben, Film ohne Titel heißt es. Man wird an sie herantreten.« Er schlug mit seiner Armeemütze auf die Kühlerhaube, zog am Gürtel, druckste herum. »Kurt Hirsch ist seit 3 Wochen mein Assistent«, sagte er diskret, wissend, dass ich wusste. Er öffnete die Wagentür, schloss sie wieder, nahm meinen Oberarm, schob mich vor sich her, blieb stehen, sah interessiert auf die Regenrinne der Halle A, gab mir eine Zigarette, zündete sie umständlich an, sagte plötzlich, »Er will sie heiraten, das ist Wahnsinn. Sie müssten innerhalb von 30 Tagen Deutschland verlassen.« Verlieren ihre Staatsangehörigkeit, ihren Beruf. Er pellte ein Kaugummi aus der Staniolpapierhöhle, steckte ihn in den Mund, kaute verärgert. Hollywood braucht keine Deutsche, sagte er, zog wieder an seinem Gürtel, suchte eine Lasche, fand keine, zerrte missmutig am Kragen. Auf einem toten Gleis in der Lüneburger Heide stand ein alter Zug mit 4 Waggons, einem Speisewagen und keiner Lokomotive. Als ich über den Acker kam, sah ich als erstes der dort hausenden Film-ohne-Titel-Mannschaft ein angebundenes Schaf. Ich streichelte es, es sah mich an und machte Mäh. Hans Sönker schob seinen Kopf durch ein Abteilfenster und brüllte, »Lass das, du streichelst unser aller Abendbrot.« Dann sprang er aus dem Zug, umarmte mich und sagte, »Gut, dass du endlich da bist, wir drehen ab morgen früh.« Ich bezog ein 3. Klasse-Abteil. Schlief auf der Holzbank, erwachte Wanzenstich übersät, trank meinen Muckefuck, lief über die Felder zum Drehplatz. Jugert, Sönke und ich setzten uns auf eine Kiste und besprachen das Geschnatter um uns vergessend die erste Szene. Jugerts Geduld, Sönkers und meine Vertrautheit halfen über den gefürchteten ersten Drehtag hinweg. Im nur bedingt erlernbaren Beruf des Schauspielers fällt man in einen neuen Film, in eine neue Rolle, wie in einen Gebirgssee zur Weihnachtszeit. Man kann sich an Erfahrenem, an Bekanntem nur schwach orientieren, darf die Kenntnis um Gespieltes nicht in das Neue mitnehmen. Ohne dem Neuen zu schaden, wird gezwungen, ohne die im Theater unerlässlichen Proben mit jedem gedrehten Filmmeter eine premierenreife Leistung zu offenbaren. Der erste Tag wird zum Ungeheuer, zum Albtraum, zum Aufeinanderprallen von Fremden, die in kürzester Zeit ihr Fremdsein überwinden müssen. An manche Filme erinnere ich mich wegen des guten oder schlechten Resultats, wegen der erfreulichen oder unerfreulichen Arbeit, an manche gar nicht. Der Film ohne Titel war vom ersten Tag an ein harmonisches Ganzes. Er schuf eine Gemeinschaft, in der jeder jeden mochte, verstand, tolerierte, er wurde zum immer wieder erhofften und nie mehr erreichten Exempel der Einheit im Wirrwarr des Filmemachens. Nach Wochen nächtlicher Wanzenbekämpfung und täglichen Drehens waren die Außenaufnahmen beendet. Wir hatten einen Monat Pause, in der ich bei Barlock ein neues O'Neill-Stück und die nicht totzukriegende Lisplerin Mabel spielen sollte, bis die Atelieraufnahmen in München anfingen. Am Sonntag war Doppelvorstellung. Der Inspizient bellte 15 Minuten. Otto Mattes, der seine Rolle heiser hecheln musste, wie einer, dem die Stimmbänder zertreten, der lebenslange Pferderennplatzbrüller, flüsterte dem Bühnenkrächzer beibehaltend: »Hast du Kaffee? Mir ist mies!« Schulzen goss Kochendes über Nescafé. Er löffelte eilig, ging magenreibend auf die Bühne. Ich stand an der Feuerleiter, wartete aufs Stichwort. Sie applaudierten als zur zerkratzten »Sing, sing, sing« Benny Goodman-Platte der Tanz losging. Als ich mich aufs schwankende Fundusbett knallte, der Schnellfeuerdialog Mattes Biegelblumen begann. Mattes stierte mich an, verpasste einen Satz, wurde Spinat-Reseda-farben, klappte wie Klappmesser nach vorn, ich sprang ihn zu decken, der Vorhang fiel. Barlock jaulte noch in letzter Reihe verständlich, der kotzt auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Hielt ihn in alten Luftschutzeimer, Kopf in Wasser, Blasen stiegen hoch. »Du ersäufst ihn«, schrie Biegel. Er ließ los, sah nach, jetzt war er lila, stöhnte. »Geht schon wieder.« »Mit meinem Petzi, was hast du denn?« gingen wir weiter, angstvoll gepiepst, weil rasender Gangsterboss auf mich zurennt. Der Lacher war länger als sonst. Ich spürte es kalt werden um Brust und Bauch. Träger waren gerissen, sechsmal getrennte Kriegsseide hatte fallen lassen. Sie brüllten vor Lachen, schrien, tobten, hatte nichts mehr zu tun mit uns, mit Stück, war Kriegsüberbleibsel, Erkennungszeichen, Nachkriegsgleichnis, der Kotzende und die Dünne, Vorhang fiel. »Ich schließe«, weinte Barlock, »der eine kotzt, die andere nackt, ich schließe.« »Selznick interessiert sich für Sie«, sagte Erich Pommer. »William Dieterle war in Berlin, hat alte Ufermuster gesehen und die Mörder sind unter uns. Er hat wohl von Ihnen gesprochen, der Live-Artikel hat das Seinige getan.« »Wer ist Selznick, wer ist Dieterle?« fragte ich aufgeregt, aber er hörte nicht, sah über das Gewimmel im Wohnzimmer hinweg, grüßte abwesend nach rechts und links, ging auf den Flur, zog eine verknautschte Zigarette aus der Tasche, steckte sie achtlos in den Mund, ließ sie hängen wie ein verkommenes Komma, sprach: »Es ist zu früh, Hollywood läuft nicht weg.« Und, als sei es ihm nachträglich eingefallen: »Lassen Sie sich nicht von Kurt Hirsch überreden.« »Warum eigentlich nicht?«, dachte ich, »wäre doch schön als Erste.« »Wie ist das in Hollywood?«, fragte ich die blond gefärbte amerikanische Sekretärin Berliner Herkunft, die Whiskys verteilte und mich entfernt an Alika erinnerte. »Na herrlich, Palmen und Studios und Meer und Weltkarrierebegründer. Selznick hat die Bergmann nach Amerika gebracht. Sie sagte America, als hätte sie Angst, man könne sie für nicht zugehörig halten. Und vom Winde verweht hat er produziert. Na herrlich.« Erich Pommer sah auf die Uhr, murrte: »Es ist 2«, schwankte zwischen Nachsicht und Strenge, schob mich zur Tür. »Konzentrieren Sie sich auf Ihren Film und vergessen Sie Hollywood. Und malen Sie sich nicht an, das steht Ihnen nicht.« Ich wurde rot, fühlte mich durchschaut, schämte mich der Verkleidungsfreude nach der »Deutsche Frau schminkt sich nicht« Epoche, sagte auf Wiedersehen und Dankeschön, gefügiges Kleinkind, das Vater nach Mitternacht auf dem Treppenabsatz erwischt. 2 Tage später kam Kurt Hirsch. »Du könntest den Vertrag in London unterschreiben. Deutschland ist noch Kriegsgebiet und sie dürfen keine Verträge mit Deutschen machen.« »Das ist Wahnsinn«, sagte Jugert. »Warum? Was soll schon passieren? Ich kann's doch wenigstens mal versuchen.« Ich wurde trotzig, maßlos, sah mich Großes tun in großer Welt, dachte, sie wollen mich aufhalten, wären betulich und ängstlich, hätten ihren Mut verbraucht. Else Bonger saß auf der Kante ihres abgewetzten Sessels. Sie sah verärgert in den kahlen Baum vor ihrem Fenster, inhalierte den Rauch ihrer Zigarette, schnippte den winzigen Rest in eine mit Wasser gefüllte Schale. »Kind«, sagte sie, »ich werde von vielen aufgefordert, dir zu sagen, dass du hier bleiben sollst. Du bist am Anfang einer großen Karriere. Du hast Zeit.« Sie sprach akzentuierter, als es ohnehin ihre Gewohnheit war, als wollte sie Klarheit schaffen, indem sie klar und unmissverständlich sprach. »Du darfst nicht mit einem Jungen, der von der Schulbank in die Armee kam und der mit unserem Beruf nicht das Geringste zu tun hat, nach Amerika gehen. War Kurt Hirsch je in Hollywood?« »Nein, nur in New York und in Fort Worth, im Ausbildungslager.« »Na bitte, Sie blitzte mich an, schob ihr rotes Haar aus der Stirn, drehte sich weg. Ich sagte, die blonde Armeesekretärin war in München. Zuckerberg heißt sie, glaube ich. Sie sagt, dass sie nach London fahren würde und dass ich den Vertrag dort unterschreiben könnte und dass Zelsig der beste Produzent sei. Woher will sie das wissen? Aber sie war doch früher bei der UFA. Ja und? Das waren viele. Sie will Agentin werden und für mich verhandeln. Ich wäre ihre erste Klientin. Musst du deshalb nach Amerika gehen? Kind! Ihre Stimme wurde schneidend hell, wie damals am Telefon, als sie zu meiner Mutter sagte, das müssen Sie schon uns überlassen. Sie knipste am Schalter einer schiefen Stehlampe mit Papierschirm, vergaß, dass noch Stromsperre war. Sie sagen alle, dass man nicht wüsste, wie es hier weitergeht mit Film und Theater und überhaupt, sagte ich. Nein, das weiß keiner. Wir sind in einem besiegten und zerschlagenen Land und haben nichts zu bieten. Gar nichts. Frau Zuckerberg war übrigens bei mir, um zu sagen, wie begabt sie dich fände. Wem sagt sie das? Es ist keine Tat, jemanden nach 3 Filmen und etlichen Theatererfolgen begabt zu finden. Es werden dich viele entdecken. Ich misstraue ihren Argumenten und was Kurt Hirsch angeht, so weiß ich mit Bestimmtheit, dass du ihn nicht heiraten solltest, weder ihn noch irgendjemand anderen. Es ist zu früh. Amerika, Ehe, alles. Vor dem Standesamt stand mein Trauzeuge Erich Pommer. Er sagte, Sie nehmen jetzt Ihren Pass und fahren nach München. Mein Fahrer weiß Bescheid, ich werde mich um Kurt Hirsch kümmern. Meine Mutter sah ihn entgeistert an, sagte leise, das kann man doch nicht machen. Gehen Sie schon, sagte er ungeduldig. Kurt Hirsch rief von der Treppe, worauf wartet ihr? Nun gehen Sie doch, wiederholte er. Nein, sagte ich. Erich Pommer warf seine Zigarette in den zusammengefegten Schnee, sagte, wie Sie wollen. Eine Hochzeit war das nicht gewesen. Nach dem Essen waren sie ins Büro gegangen und ich hatte im Badezimmer gesessen und die Eisblumen am Fenster angesehen. Das Jahr war wie ein Urteil, ein Schuldspruch. Nach Neujahr hatte er Kisten gepackt und organisiert und gekauft und verkauft und nach New York geschickt. Mich hatten sie durchleuchtet, geröntgt, untersucht, befragt, hatten mich pendeln lassen zwischen Siegern und Besiegten. Zwischen geheizt und ungeheizt, zwischen sicher und unsicher, bekannt und unbekannt. Ich hatte im Zimmer gestanden, das leerer und leerer wurde, hatte mich entlassen gefühlt, aus- und eingesperrt zugleich, hatte zugesehen, wie mein Mut fadenscheiniger wurde, meine Freude kleinlaut. Ich wollte sagen, der Mann neben mir gehört nicht zu mir. Es ist ein Irrtum, ich kenne ihn gar nicht. Else Bongers hatte geweint, sie hatte alt ausgesehen. Ihr rotes Haar hatte nicht gepasst zu dem verfrorenen Gesicht. Wie geliehen hatte es ausgesehen oder wie ein Hut. »Du wirst immer wissen, wo deine Handtasche liegt«, hatte sie gesagt. »Komm zurück, wenn du nicht glücklich bist.« »Ich kann nicht zurück«, dachte ich. »Ich habe gar keinen Pass mehr. Ich bin amerikanische War Bride, Kriegsbraut, Braut des Krieges.« Mit dem Krieg verheiratet. Erich Pommer hatte wie ein Steinadler, wie ein böser, zerrupfter, auf dem Fensterbrett gehockt, hatte die verknautschte Zigarette im Mundwinkel geschaukelt und Good Luck gesagt. Er hatte dabei auf die Pfützen mit Eisrändern gesehen. Und Stiefvater hatte Hildekind gesagt und sein Kinn hatte gewackelt und Mutter hatte mich in den Arm genommen, genauso wie ich es mir als Kind immer gewünscht hatte, dass sie es tun würde. Meinen Kopf zwischen ihrem Kinn und Brustansatz. Sie hatte gar nichts gesagt, mich nur so gehalten. Kurt Hirsch stieß mich an, zeigte ein Foto, auf dem ein fleckiges Mietshaus zu sehen war. Eins mit Feuerleitern von Stockwerk zu Stockwerk, mit Fenstern ohne Fensterkreuze und ohne Balkons, mit einem Stoffdach auf dünnen Stangen vom Eingang zum Fahrdamm. »Hier wohnen meine Eltern«, sagte er, »nur bessere Häuser haben eine Überdachung zur Straße.« Das Flugzeug stand mit schläuchenden Bauch und Flügeln, in der Baracke tranken sie Kaffee mit Whisky. Als der Lautsprecher knarrte, sprangen sie auf und bekamen das Luftschutzwart dem Schicksal die Stirn bieten Gesicht, zogen es über die »Jetzt geht's über den Ozean« Angst. Der Motor neben meinem Fenster spuckte Rotes in die Dunkelheit. glühte wie ein überheizter Kanonenofen. Beleuchtete Wolkenfetzen, Regenfontänen, das Rund der rotierenden Propellersicheln, der Sturm schien uns wegzuwischen, zurückzublasen, stehen zu lassen. Nach 7 Stunden waren wir auf Ozeanmitte zwischen Irland und Neufundland. Zur gleichen Zeit leierte ein dünner Bühnenarbeiter den Vorhang im Marmorhaus am Kurfürstendamm zusammen. Die Film ohne Titelpremiere war vorüber. Hans Söhnker kam mit einem Stuhl an die Rampe, stellte ihn ab, verneigte sich, zeigte auf den Regisseur Jugert, der Bärtchen zupfend und leicht verlegen ins Publikum nickte. Der Stuhl, sagte Hans Söhnker, soll den leer gewordenen Platz symbolisieren, den Hilde Knef zurückgelassen hat. Zu dieser Stunde fliegt sie über den Atlantik und unsere guten Wünsche und Gedanken sind bei ihr. Der Film wurde ein Erfolg. In einer 2 Wochen alten deutschen Tageszeitung fand ich ein Jahr später unter der Rubrik Film die Anmerkung, Hildegard Knef gewann als erste deutsche Schauspielerin nach dem Krieg den Filmpreis in Locarno für ihre Leistung in dem Film Film ohne Titel. »Du betrittst jetzt amerikanischen Boden«, sagte Kurt Hirsch, während die Maschine bibbernd und torkelnd auf der vereisten Rollbahn in Gander aufsetzte. Die Kälte fegte durch die geöffnete Kabinentür, schnitt in Hände und Lungen, wir schlitterten in eine nach Desinfektionsmitteln stinkende Bude, in der ein grämlich verfrorener in Holzfällerjacke lauwarmen Kaffee, welke Pfannkuchenringe, Ansichtskarten und Briefmarken verkaufte. Die übernächtigten Passagiere drängten vor den Waschraum. Nach 6 Stunden flogen wir weiter, landeten im schlimmsten Schneesturm, den die Ostküste je erlebt hat, wie ein auf seine Reiseerfahrung stolzer Fluggast genüsslich feststellte, in Boston. Nach Mitternacht waren wir im Grand Central Bahnhof in New York, bestiegen ohne etwas anderes als Gleise, Plakate und Frierende zu sehen eine U-Bahn, entstiegen der Kaugummi-Verklebten im Stadtteil Astoria, der weit außerhalb der Wolkenkratzerinsel Manhattan lag und nicht das geringste mit der Stadt zu tun hatte, die ich in Filmen, Wochenschauen, auf Postkarten und in Magazinen gesehen hatte. Auch ohne Schneesturm hätte ich das Haus in der tristen Straße nicht wiedererkannt. Auf dem Foto war es, obwohl fleckig, feudaler und höher gewesen, hatte nichts preisgegeben von der Trostlosigkeit der abgeblätterten 4- und 5-stöckigen mit flachen Dächern, einheitlich wie Kartons, abweisend wie Bunker, Unterkünfte für Durcheilende, achtlos zusammengesetzte, die man lustlos betritt und lustlos verlässt. Sie standen, als erwarteten sie ein Erdbeben oder einen Bombenangriff, Belagerung oder Entvölkerung. Vor einer schmalen Tür im 4. Stock umarmten ein mittelgroßer, kahlköpfiger Mann und eine untersetzte blonde Frau unter Tränenströmen und einer Flut tschechischer Worte ihren Sohn. Ich schwimme zwischen Schnupfennebel und klebrigem Schlaf, versuche aufzuwachen in trockenheißer Heizungsluft, erkenne das Wohnzimmer, die Couch, höre ein Radiopfeifen, Tellergeklapper, Sprachfetzen, Wasserspülung. In der Küche sitzt seine Mutter, liest eine betttuchgroße Zeitung, sieht auf, sagt, sind Sie aber dünn und sind Sie oft erkältet? Ich setze mich auf den Stuhl zwischen surrenden Eiskasten und vollgepackten Küchentisch, weiß nicht, wie anzugehen gegen Spannung, Ablehnung, Missbilligung. Schwiegermutter, Schwiegertochter, Missbehagen. Argwohn der Jüdin auf die Christin, der Tschechin auf die Deutsche, der Immigranten auf die Daheimgebliebene, der Verfolgten auf die Verfolger. Der Vater kommt, stampft mit den Schuhen auf den Türvorleger, reibt den Mantel, wischt mit dem Jackenärmel über den Hutrand, sagt, war wieder viel los im Hotel. Er zündet eine Zigarette an, legt den Kopf in den Nacken. Ich arbeite im Waldorf Astoria in der Park Avenue. Der Name machte ihn stolz. Hinter einem Schreibtisch mit 3 Telefonen zwischen übervollen Aschenbechern, Briefstößen und Fotos steht die New Yorker Agentin der Arthur Lacey Büros. Sie spricht schnell, Kurt Hirsch übersetzt. Sie raucht unablässig, sagt nach, wie gefällt dir New York und wie war der Flug? Selznick ist morgen in New York, er will dich kennenlernen. sei um 5 Uhr im Hampshire Haus. Wir haben Schwierigkeiten. Ich habe eine Probeszene für dich. Du sollst vormittags dem Vertreter der Fox vorlesen. Vielleicht verzichten wir auf Selznick. Sie schiebt die Brille über den Haaransatz, reibt ihr Kinn wie ein Mann, der seine Rasur kontrolliert, setzt sich auf die Schreibtischkante, zündet eine neue Zigarette an, blinzelt einem Rauchring nach, sagt: »Wer braucht schon Selznick? Es wird alles fabelhaft werden. Mach dir keine Gedanken, du bist die neue Garbo.« Sie ruft durch die geschlossene Tür, ein Mädchen bringt ein Kuvert. »Das ist die Szene und vergiss nicht, es wird alles fabelhaft.« Ich will noch Danke sagen, aber sie telefoniert, guckt überrascht hoch, als sei ich gerade hereingekommen, ohne anzuklopfen. In der Bahn übersetzt Kurt Hirsch die Probeszene. »Das mache ich nicht«, sag ich. »Das ist blöder als alles, was ich an russischen Traktorenfilmen in Johannisthal synchronisiert habe, um die Miete im Ida zu bezahlen. Da gehe ich nicht hin.« Um 5 flüstert der Portier im Hampshire Haus: »Du wirst erwartet.« Der Salon ist beige, heimgesucht von beige. Es quillt über Kamin, Decke, Boden, Tisch, Couch, Wand, kommt aus Spiegeln, aus Lampen und Türen. Keimfrei, unbewohnbar, unbetretbar. Ein Sessel wie Pudding. Er öffnet sich, gibt nach, lässt Platz nehmen, scheint über dir zusammenzuschlagen. »Wenn du was nicht verstehst, lass es nicht merken«, sagt Kurt Hirsch. Ein gebräunter Schwarzhaariger steckt den Kopf ins Beige, sagt, an uns vorbeisehend: »Mr. Selznick wird in wenigen Minuten eintreffen.« Auf dem Kaminsims macht eine gläserne Ping-Ping. Im Spiegel sehe ich Verknautschtes, Verkrampftes mit feuchten Haaren und Schnupfennase. Um 5:45 kommt er, ein massiger, raumfüllender. »Hallo«, sagt er und sinkt erschöpft ins Weiche, als wäre er seit Stunden gelaufen. Braune Augen funkeln oder ist es die Brille? Weißes Haar, Schädel breit, Nase flach. »Wie gefällt dir New York?«, fragt er, »und wo wohnst du?« »Astoria«, sage ich, er lächelt, schiebt den Brillenbügel hoch, wischt mit dem Blick über Kurt Hirsch. »Ich hab was Falsches gesagt, denke ich.« »Netter Film, den du gemacht hast, wie heißt er noch?« »Film ohne Titel?« Die große Hand winkt ab, der schwere Körper rutscht tiefer. »Etwas mit Trümmern«, sagt er. »Trümmer haben sie alle«, sage ich. Er blickt aus den Kissen, gleich wird er fragen, was ist so komisch. »Mörder unter uns«, versuche ich. »Ja, ja«, sagt er, schließt die funkelnden, verschränkt die Hände hinter dem Kopf, als nehme er ein Sonnenbad. »Dein Englisch muss besser werden«, murmelt er abschließend. »Was mache ich, wenn er einschläft«, denke ich. Mir wird heiß, ich sehe ihn kleiner werden, schrumpfen, sehe ihn im Beige versinken, sehe Raum, Couch, ihn durch umgedrehtes Fernglas. Ich habe Fieber, denke ich. Er setzt sich auf, rasch, behende, sieht mich an, forschend, interessiert, als hätte ich etwas kundgetan. »Wann geht ihr nach Kalifornien?«, fragt er. »Ich weiß nicht.« »Mein Assistent wird sich mit deiner Agentur unterhalten«, sagt er und steht auf. »Du hättest Astoria nicht erwähnen sollen«, sagt Kurt Hirsch. »Warum nicht?« Er zuckt die Achseln. »Naja, es gibt bessere Adressen.« Mein Gesicht hämmert und pocht, Blitze von Kiefer zu Ohr. Unter den Haarwurzeln krampft's, Kopf löst sich, steigt hoch, balanciert zwischen Plakaten und Feuerleitern, springt zurück, presst auf Nacken und Hals. »Hast du Fieber?«, fragt Kurt Hirsch. Muffig trocken ist der Hausflur, nie gelüftet. Haus ohne Sommer, nach Zeitungen riecht er und Milchresten. Ich bilde es mir ein, denke ich, als Kurt Hirsch die Tür aufschließt. Aber wieso sprechen Sie Tschechisch, wenn ich da bin? Sie könnten genauso gut Deutsch. Zwischen Englisch und Tschechisch bin ich amputiert. Im Flur ist es dunkel. Auf dem Tisch in der Küche steht ein Leuchter. Die Kerzen sind angezündet. Habt ihr Stromsperre, frage ich. Der Vater sieht hoch, die Mutter sagt etwas und wischt Krümel von der Decke in die Handkuhle. Der Vater hat den Stuhl in der Hand, seine Augen werden rund und glasig, die Lippen formen ovales Loch, Nasenflügel wachsen bibberig, er hebt den Stuhl weit über den Kopf, ein Bein zerschlägt die Lampe, Splitter kleckern über Tisch und Eiskasten. Die Hündin jault, Zeitlupenballett. Taumeln träge, dann rascher, rasanter, der Hass fuchtelt und strampelt, bricht auf, platzt wie praller Sack, wie Wasserbauch, pfeift durch Barracuda-Mäuler, Piranha-Zähne. Kurz Rücken zwischen Stuhl und mir. »Nimm den Koffer«, schreit er. Der Vater sticht mit Brotmesser durch den Deckel, tritt und schleudert. Ich renn zum Fahrstuhl, dann zur Treppe. Türen fliegen auf, vorbei an cremeverschmierten Lockenwicklern, Morgenröcken, Schürzen, ausgestreckten Händen mit Zahnbürsten. Auf der Straße ein Taxi. Wenn ihr besoffen seid, sucht euch einen anderen, sagt der Fahrer und will weg. Kurt fällt über meine Beine, der Vater trommelt gegen das Fenster, schüttelt Fäuste, stummes, rasendes Gesicht, vom Hass zerteilt. Gespalten in Dreiecke, Vierecke, schwarzer Fleck vor schwarzem Fenster. Ich verfluche dich, schreit der Fleck. Was war das? Ich hab doch nichts verstanden. Sabbat war, Schabbes, jüdischer Feiertag und alles, nicht Stromsperre, sagt Hirsch. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn Sie jetzt schon nach Amerika gehen, hatte Michi de Kovas Astrologe gesagt. Aber 4 Wochen später hat er angerufen, Sie sollten fahren unbedingt, die Aspekte sind ausgezeichnet. Ich muss Erfolg haben, ich muss es zwingen, denke ich. Erfolg ist Schutz, Asbest, Sauerstoffzelt, Zauberwort wie Artista bei den Muschiks. Erfolg ist Ballon, Regenbogen, Tarnanzug, Schutzblech, Brückgraben. Die Agentin ruft an. Einfach war es nicht, sagt sie. Die wissen, dass ihr kein Geld habt und keinen Pass. Aber ich habe es geschafft. 7-Jahres-Vertrag mit Optionen natürlich, aber das ist üblich. Freu dich, es wird alles großartig. Am 1. April musst du in Hollywood sein. 7 Jahre? Warum 7 Jahre? Das ist doch viel zu lang. So lang wollte ich doch gar nicht. Standardvertrag, das braucht man, um sich hier aufzubauen, sagt sie beleidigt, verweist mich auf meinen Platz. Sie hörten die 6. Folge der Lesung des autobiografischen Romans Der geschenkte Gaul von und mit Hilgard Knef.